Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music, zum 95. Geburtstag von Herbert Köfer. Der Schauspieler feierte auf eine auf seine ganz besondere Art in der Stadthalle Bernau. Dort hatte er einen Auftritt, Rentner haben niemals Zeit. Nach dem Finale gab es vom Publikum ein Ständchen für den Jubilar. Anschließend wurde mit allen Gästen kräftig bei Freibier und Schmalzstullen gefeiert. Für Köfer gab es eine Torte in seiner Lieblingsfarbe Gelb. Unter den Gratulanten waren Kollegen wie Heinz Behrens, war auch kürzlich zu Gast hier bei uns, und Gisu Weißbach, auch der Mundharmonika-Star Michael Hirte. Radio Marabu jetzt auch zu hören auf 104,8 Osnabrück. Happy Birthday, Stevie Wonder! We'll make the dream.

aus dem atombombensicheren Musikbunker. Eine Aufnahme aus dem Radio Marabu Schallarchiv. Me right now I can see the blue sky. Radio Marabu. Neu auf dem Musikmarkt. Die Hi-Hi's, davor die Cores, Altered Images und die Sugar Cubes, Geburtstagsplatten für Herbert Köfer zum 95. Geburtstag, Fein, Dirk Zollner, Nadine Maria Schmidt und in die Stunde ging es mit Happy Birthday, Stevie Wonder und Herbert Köfer im Interview, jetzt gleich. 2016, the Marabou keeps on flying. Marabou.

Gast auf Radio Marabu, Herbert Köfer. Wir treffen uns wenige Tage vor Ihrem 95. Geburtstag. Ich muss Sie fragen, wie fühlen Sie sich? Wie geht es Ihnen? Mir geht's großartig. Erstens haben wir hervorragende Vorstellungen hinter uns. Mit Rentner haben niemals Zeit. Wir haben viel Zuschauer. Die Zuschauer sind glücklich. Und mir geht es eigentlich immer so, wenn die Zuschauer glücklich sind, bin ich es auch. Sie sind mit zwei Stücken aktuell unterwegs. Rentner haben niemals Zeit. Das haben Sie gerade schon angesprochen. Und Opa ist die beste Oma. Ja, direkt unterwegs sind wir nur mit Rentner haben niemals Zeit. Opa ist die beste Oma ist eine Produktion der Komödie Dresden und das habe ich in Dresden gespielt. Das ist zwar und zum Glück für die Komödie Dresden ist das aufgezeichnet worden und läuft am 14. um 22 Uhr über MDR, also eine Live-Aufzeichnung zum ersten Mal für die Komödie Dresden. Und uns als Schauspieler hat das einen ungeheuren Spaß gemacht. Wir hatten ein wunderbares Publikum zur Aufzeichnung. Das heißt, das muss ich eigentlich nicht betonen, denn dieses Publikum ist eigentlich jeden Abend bei diesem Stück so großartig. Also eine Freude für die Schauspieler, eine Freude für die Zuschauer. Sind Sie mit den Jubiläumssendungen des MDRs zufrieden? Da wird ja einiges über Sie ausgestrahlt, ein ganzer Sonntagabend. Ja, zufrieden kann ich noch gar nicht hundertprozentig sein, denn die Hauptsendung ist ja erst am 14., nämlich Legenden, eine neue Sendung, die auch über andere Kollegen, die sich in meinem Alter befinden, gemacht wird. Also ich bin jetzt dran am nächsten Sonntag. Wir haben sehr viele Produktionen gemacht für diese Sendung und ich hoffe, dass es eine schöne Sendung wird. Wir sind ja hier ein Radiosender und müssen natürlich uns auch über Musik definieren. Meine Frage an Herbert Köfer, welche Musik mögen Sie privat? Ja, ich mag eigentlich, weil ich spiele ja selber etwas Geige und in meiner Freizeit, dann nehme ich die Geige gern mal zur Hand und da spiele ich auch mal einen Haydn oder was mir gerade so einfällt, ich versuche mich an der Chardas von Monti. Das gelingt natürlich meistens daneben, denn das ist also so virtuos, dass man da jeden Tag mindestens 5-6 Stunden üben müsste und da ich ja kein Musiker bin und Schauspieler, da reicht es in dieser Zeit nicht auf, ein perfekter Musiker zu sein. Also ich lebe Klassik, ich liebe Unterhaltungsmusik. Ich habe Unterhaltungsmusik ja in vielen Kesselproduktionen kennengelernt und ich mag es auch, wenn ich selber mal ein Chanson singen darf. Das versuche ich in der nächsten Zeit wieder einmal. Also ich bin ein musikalischer Mensch, aber kein Supersolist. Dann spielen wir jetzt ein bisschen Musik hier im Radio. Ich spiele mal Jacques Brel, einen schönen Chanson. Das ist wunderschön, denn ich liebe ihn, das muss ich sagen. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Jacques Brel, ein Chanson auf Radio Marabu. Ich begrüße nochmal Herbert Köfer. Für mich ist das Interview etwas ganz Besonderes, da freue ich mich seit vielen Jahren. Das ist ein Interview, was ich unbedingt machen wollte. Ich will Ihnen auch erklären, warum. Ich kenne Sie aus meiner Kindheit vor allem als Unterhaltungsschauspieler in vielen leichten Stücken. Das hat mich natürlich so als Teenager nicht so angesprochen. Und dann sind wir irgendwann von der Schule mal ins Kino gegangen. Und da habe ich Sie gesehen in der Rolle in Nackt unter Wölfen, dort in dieser negativen Rolle. Und mit dieser Rolle haben Sie mir tatsächlich was ausgelöst, dass ich mich von da an mit DEFA beschäftigt hatte. Ich bin auch in einer Arbeitsgemeinschaft. Wir waren dann viel im Filmclub, war selbst Theater und natürlich auch Moderator. Das war so ein Auslöser für mich. Darum ist das ganz, ganz wichtig, Sie mal hier interviewen zu können. Und ich möchte Sie nach einer ernsten Rolle fragen, die mich so ein bisschen auch an diese Rolle in Nackt unter Wölfen erinnert. Da haben Sie etwas freigelegt, was mich sehr beschäftigt hat. Das ist ein Polizeiruf, der jetzt, glaube ich, auch nochmal ausgestrahlt wird. In dem spielen Sie einen überkorrekten Biedermann, dem Geld geklaut wird im Prinzip. Ein Verdächtigter und der eine unglaubliche Spannung auf den Bildschirm zaubert. Das habe ich selten so brillant gesehen, das muss ich wirklich sagen. Und ich möchte Sie da fragen, für dieses Rollenbild, Sie haben das danach nochmal variiert in einem weiteren Polizeiruf, hatten Sie da so eine Art Vorbild oder steckt da etwas von dieser Figur in Ihnen drin? Nein, also es steckt sicherlich etwas drin, nämlich ich bin ein sehr genauer Mensch. Nicht in jeder Beziehung, das muss ich ehrlich sagen. Aber in diesem Falle künstlerisch hat mich dieses Drehbuch ganz besonders interessiert, weil es zeigt, Sie sagten das Wort Biedermann, ein, der eine Ehe führt, die schon eigentlich nur in Sachlichkeit abgleitet. Ja, vielleicht glücklich in auf seine Weise. Und mich hat das interessiert, weil man solche Menschen ja sehr oft trifft. Und nun trifft es gerade eine solchen Figur, dass sie anfängt, in ein Schuldgefühl versetzt zu werden, ohne wirklich eine Schuld zu haben. Und die Spannung liegt ja vor allem in der Art dessen, wie dieses Verbrechen aufgeführt, wie dieses Verbrechen, wie man dieses Verbrechen befähigt und wie man es getan hat. Da kommt man ja selber nicht drauf, wenn man das Drehbuch nicht kannte, sondern wie ging das? Wie ist das möglich? Das Auto steht da und so. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Gerade dieser Polizeiruf läuft ja nochmal und da möchte ich diese Spannung den Hörern oder Sehern in dem Falle nicht wegnehmen. Ihre Lieblingsrolle, das las ich in Ihrer Autobiografie, war natürlich der von Stuttmann in Wolf unter Wölfen. Was können Sie zu dieser Rolle in Kurzform sagen? Falada, Wolf unter Wölfen. Ja, das ist tatsächlich so. Das hat bestimmte Gründe. Natürlich erstens die Gründe, dass ich das Glück hatte, in einem Ensemble zu spielen. Mit Langhoff, mit Müller-Stahl, mit Inge Keller, mit Eckhard Schall. Und also es ist müßig aufzuzählen, wer da alles drin ist. Es ist eigentlich die Elite der deutschen Schauspieler. Und da mitzuspielen, da mit drin zu sein, wobei der Wolfgang Langhoff 3 Jahre lang mein Intendant am Deutschen Theater war. Und der Respekt, den ich diesem Schauspieler zollte, der hat sich im Laufe der Zeit zu einem Bewunderer, eines Kollegen entwickelt. Und der Wolfgang Langhoff hat diesen Kontakt zu mir auch plötzlich einen ganz anderen Kontakt bekommen. Der Stuttmann ist ein Mensch, wenn man Falada kennt und richtig gelesen hat, dann weiß man, Stuttmann steht immer vor einem Grab auf dem Friedhof und er ist immer da anzufinden und das ist kein Verwandter, vor dem er steht, aber da ist eine Inschrift und da steht drauf, er wollte einen Ertrinkenden retten, aber er trank selbst, weil er des Schwimmens unkundig war. Und es ist komisch, aber wenn man sein Leben so ein bisschen zurückverfolgt, dann denkt man, also ob ich nun wirklich, wenn ich ehrlich bin, des Schwimmens mächtig bin, weiß ich nicht. Aber den Stuttmann habe ich geliebt, weil ich glaubte, vielleicht habe ich etwas von ihm. Den Film empfehlen wir auf jeden Fall auch, wer sie mag und vor allem auch Wolfgang Langhoff, der hier eine unglaubliche Energie ein Jahr vor seinem Tod immerhin ausgestrahlt hat. Ein fantastischer Film, Wolf unter Wölfen. Wir spielen jetzt ein bisschen Haydn und danach kommen wir zum dritten und letzten Teil unseres Interviews. Herbert Köfer zu Gast auf Radio Marabu. Sie sind eine ganz große Fernsehpersönlichkeit in der DDR gewesen. Man kann sagen, Sie waren der Erste und Letzte, der auf dem DDR-Fernsehen zu sehen und zu hören war. Naja, nicht ganz. Es gibt ja viele, viele Kollegen, wunderbare Kollegen, die so viel herrliche Rollen gespielt haben. Und an die denke ich auch, Kollegen, die teilweise jetzt nicht mehr am Leben sind und die auch nicht... ich will dieses Wort Glück nicht gebrauchen. Ich habe nach der Wende, also den Sprung aus der DDR in das gesamte Deutschland, eigentlich nicht ganz so traurig erlebt wie manche meiner Kollegen, die dann plötzlich nichts mehr waren und die von vorne anfangen mussten, teilweise vorsprechen mussten. Leute wie Alfred Müller oder Plate ist kurz bevor die Mauer gefallen war, ist er rübergegangen und dadurch hatte er das Glück, schon vom Kuchen das größte Stück abzubekommen. Aber das gilt nicht. Es gelten die Leute, die bis zum letzten Augenblick gespielt haben, weil sie auch manchmal gesagt haben, ich verlasse doch mein DDR-Publikum. Das ist mein Publikum. Und es wäre ein Verrat, die jetzt da alleine zu lassen, wenn man, so ist es ja manchmal gewesen, weil ein Künstler ein Gastspiel gemacht hat, ist er drüben geblieben, nicht? Aber da nur deshalb, weil er das Glück hatte, ein Gastspiel machen zu dürfen. Also das sind manchmal schwierige Dinge. Aber ich bin, jetzt habe ich ein bisschen verloren, nach was Sie gefragt haben. Ich habe nach dem Fernsehen gefragt. Sie sind eine bekannte Fernsehpersönlichkeit, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Moderator, als Konferenzier. Ja, natürlich. Ich habe einen Freund in West-Berlin gehabt. Ein Freund, mit dem ich einmal zu Beginn des DDR-Fernsehens zusammen die Unterhaltung des DDR-Fernsehens geholfen habe, mit aufzubauen. Also der von Anfang an mit mir als Komikerpaar oder als Partner in Lustspielen, in Komödien zusammen war. Und dann mit dem Bau der Mauer ist er drüben geblieben im Westsektor und dadurch haben wir uns dann nicht mehr gesehen. Aber er hat an mich gedacht, als die Mauer fiel und hat sofort angerufen und hat gesagt, ich habe mit dem Intendanten so und so viel Theaters habe ich jetzt gesprochen und der hat eine Rolle für dich. Und da habe ich dann gleich am Kudamm gespielt in einer Komödie. Also das, was vielen anderen Kollegen nicht gelungen war. Haben Sie frühzeitig das Massenpotenzial des Fernsehens entdeckt als Medium? Haben Sie gewusst, dass das so groß wird? Ja, aber mit großen Opfern. Ich bin ja vom Deutschen Theater weg, freiwillig, weil man mich wollte, zum Fernsehen gegangen. Und die Kollegen haben sich halb kaputt gelacht über mich. Jedes Mal, wenn ich sie traf, dann sagten die hinterher, der Herbert hat jeden Abend im Theater 500 Zuschauer und da hat er wenn es hochkommt, einen. Und mein Fleischermeister, der immer ins Deutsche Theater ging, der hat eines Tages, ich habe den dann mal lange nicht gesehen, weil ich irgendwo ein Gastspiel hatte, aber dann bin ich wieder mal hingegangen und dann sagte er plötzlich, mein Gott, was machen Sie denn eigentlich? Man sieht Sie gar nicht mehr. Da war ich schon beim Fernsehen. Ja. Verfolgen Sie das aktuelle Fernsehen noch? Oder jein. Gefällt es Ihnen noch? Es gefällt mir natürlich in dem Maße, wenn ich die wunderbaren Schauspieler sehe. Wenn man da nachkratzt, dann merkt man auch, das waren junge Schauspieler, die früher auch in der DDR gewesen sind. Wie Liefers zum Beispiel, den ich liebe. Es gibt hervorragende Schauspieler. Das ist selbstverständlich und das muss man also auch sagen. Und da liebe ich Tatorte verschiedenster Art. Ich liebe auch Unterhaltungssendungen, aber die Unterhaltungssendungen sind anders als bei uns. Ich will mir also keine Kritik maßen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass wir mehr an den Menschen herangegangen sind. Aber das ist überall anders und deshalb muss ich sagen, also es gefällt mir manchmal, es gefällt mir manchmal nicht. Also ich bin ein ganz normaler Zuschauer. So möchte ich zu meiner letzten Frage kommen. Sie waren immer politisch engagiert gewesen, auch in der DDR. Sie haben sich auch in Ihrer Autobiografie zu Ihrer Heimat bekannt, auch nach der Wende. Da wurden Sie durchaus auch kritisiert. Wenn Sie auf die aktuelle Politik sehen, machen Sie sich Sorgen? Da muss man, ohne sich an die DDR zurückzuerinnern, sagen, dass es schrecklich ist, morgens eine Zeitung zu lesen und zu sehen, mit wie viel manchmal auch als Nicht-Politiker, möchte ich das sagen, einfach auf so viel Verstand stößt und mit dem Leben der Erde so leichtfertig umgeht, dass man natürlich Angst haben muss, dass eines Tages eben alles ausufert und dann es dann keine Rettung mehr gibt. Es ist Wahnsinn, was auf der Welt passiert, ob in Korea dieser, genau so ein Wahnsinn, die dann anfangen, Neutronenbomben schon zu bauen oder zu überlegen oder es sogar zu können, wenn sie es wollen. Dann kann man nur sagen, diesen Wahnsinn dieser Welt hasse ich und ich hoffe immer, dass es Menschen gibt. Die gibt es, wenn ich an unseren ehemaligen Ministerpräsidenten in Brandenburg, Matthias Platzeck, denke, der mit so viel Liebe, mit so viel Achtung vor dem Menschen, mit so viel Verstand immer wieder kämpft, um zu sagen, Freunde, geht an den Verhandlungstisch. Verhandelt, nicht diese Äußerungen, nichts immer wieder aus einem falsch verstandenen Achtung sich selber gegenüber, aber völlig falsch verstanden, dann irgendwelche Dinge zu tun, die aber dann manchmal einen Funken nur gebrauchten, um die Erde in Brand zu stecken. Und ich bitte darum. Ich habe ein kleines Lied einmal geschrieben mit Frank Schöbel zusammen. Ich habe Angst, die Welt versinkt in dieser manchmal Lüge der Welt. Immer reden nicht. Ein schönes Schlusswort, wir können jetzt nicht mehr reden. Ich habe heute noch gelesen, Sie haben viele Pläne, das titelte die Super Illo, die will ich jetzt aber gar nicht wissen. Ich möchte Ihnen viel, viel Gesundheit wünschen, so viel Gesundheit, wie es nur geht. Bedanke mich für das Interview. Herbert Köfer, alles Gute.